die Flows aus Monopol, Dr. Andres Box aufs Haus, geht drauf los, denn es Bonnie und Clydes Traum von einem sogenfreien Saal, großem Auto, nein, einem Hausboot, das ist kein Poetry Slam oder Comedy Style, du bist ein Wannabe-Fan, der Treffer schwammende Wasserzeichen, während dich angestrengt die Reality von einem Comic trennt. Während der Zombie dance auf der Pony Ranch, wie zu Mike J's Zeiten wurden Hypes gefeiert, Hypes geheizt auf versteinerten Worldwide MySpace Zeiten. Und was bleibt, ist ein Torrent auf TBB, wie seit Golfkriegszeiten für ein freies WWW. Hier GZTAC hängt uns lautlos mitten ins Genick mit gutem Schallen wie Erzgebirgsbäckereien oder Treckerreifen. Vorbei am Platz der Opfer aus den Rappers Zeiten fliegt ein Giftpfeil auf Baumkrone, wenn ihr Keks zurechtweisen oder sitzen mittlerweile pausenlos Pizza kauen in Krautzonen, weil da keiner mehr bleibt. Beim Stylen zur Jam Session kommen Geister aus dem Leichenhaus wie Amy Winehouse, suchen Pennplätze wie Backpacker auf der Sofa-Couch. Doch die ganzen Gespenster sind ganz schön broke nach dem Drogenmissbrauch. Ja, aber die Ghostbusters auch, ey, gerade der Slimer. Doch wir haben keinen Part zum Mitsingen. Du kannst uns vorziehen, sind meist spitze, aber keine Gardinenring, weil wir Brautmoden doch so sexistisch wie die Füllung der Praline oder ein Spritzring. Schaumkrone vorsichtig beschrieben, meistens weiß ey, wie Zahnseiten von Elmex. Oder der Effekt, den du entdeckst, wenn du Teller wäschst. Ich hole mir dein Geld weg, eloquent zu dem Rap-Text. Schnelles Cash, dass es feinem gemacht wird, so wie Pellets, das ist Regenbogen-Rap. Hier gibt der Ellenbogen-Schoner für die Doro-Fashion Deutsch-Rocks. AIDS-Test, oh die Presse ist entsetzt von dem homophoben Text. Es ist 246, der hier rappt und flext. Routinierte Text, hier Reflex zu dem Beats auf Kuckuck Rex. Aber was zum Kuckuck macht er jetzt? Guck, ich bin verbanzt. Ich halte Distanz mit dem Kameramann, der mir folgt wie ein Infant. Sammeln erfahrener Mann in den Straßen des kapitalistischen Slums mit seinem fahlen Gewand. Da duldet er sein Schicksal nach einem Karate-Punch. Ihm fehlt ein Backenzahn und dann will er nicht mehr weitergehen wie nach einem Bart in Krampf. Schade, Mann. Die Kids stacheln und dann fällt der Fall im Falle des Stammes auf den Apfel nicht weiter zusammen. Ich schalte die Gun auf Automatik, Bubblegum und überfalle dich Punk zum Paradegesang deiner verwundeten Tante. Sie klagt auf Schadensersatz, doch wenn man sie fragt, sie hat sie sei der Kragen geplatzt und der BH gleich mit, deshalb war sie fast nackt. Selbst ihr Ehemann hatte den Schwanz ausgepackt, Ehemann sich versah, war die Szene im Sack.